Herr Fuchs ist ein Talent, das bald ein jeder kennt. Ward berühmt in Stadt und Land als Wundertrompeter. Und früher oder später kennt ihn im Märchenwald ein jeder als Wundertrompeter. Wieder auf den Fingern. Na, Elsterchen, da bleibt Ihnen wohl vor Begeisterung der Schnabel offen stehen. Ja, mit einer Trompete spiele ich sehr schön und laut. Laut, das kann man wohl sagen, mein Lieber. Aber auf die Lautstärke kommt es nicht an. Klingen muss es. Klingen. Klingen. Ach, klingen. Und wie? So, mein Lieber. Thank you.

Finish him. Thank you.

one opens and closes the door to silent hill. I'm gonna go get some more.